Ich hatte Mühe, ihren altertümlichen Dialekt zu verstehen. Ihre Rede war mit ausgestorbenen Wendungen und verschwundenen Vokabeln gespickt. Jeder Heureiter, jeder Griff in der Korbflechterei hatte seinen eigenen Namen. Die alte Anna hatte den Einödhof, der 400 Meter über dem Fjord in schwindelnder Höhe lag, längst verlassen. Sie wohnte im Altersheim. Aber sie hatte nichts vergessen. Und ihre gleichmäßige Stimme zählte die Namen der Toten her, die Hochzeiten, die dort oben gefeiert, die Kinder, die zur Welt gebracht worden waren, die Maat auf den handtuchgroßen Wiesen der Hochalm, die Schulwege durch die Dunkelheit, die Erdrutsch- und Lawinenunglücke, die Kirchfahrten durch den Nebel und die Motorbootvisiten des Doktors im Schneesturm. Die Höfe hießen Schortnes oder Föysa, Skrenaken oder Espenjelle. Alles, was von außen kam, die Lämmer, das Bauholz, die Nähmaschine, musste an Gleitseilen mit der Drahtseilwinde hochgehievt werden. Und den umgekehrten Weg ging alles, was man zu verkaufen hatte, manchmal wohl auch ein krankes Kind im Korb oder sogar eine Leiche, und wurde dann über den Fjord in die nächste Ortschaft gerudert. Manche dieser Höfe waren seit 1000 Jahren bewohnt, von anderen waren nur Wüstungen übrig. Die Leute lebten von der Schafzucht und von der Käserei, waren Holzfäller und Köhler, Teersieder und Lachsfischer zugleich. Und ihr Ruderboot, ihr Gras- und Rindengedecktes Haus bauten sie mit eigener Hand. Als der gute König Håkon, sagte die alte Anna, auf seiner ersten Reise durch das Westland hier vorbeigekommen ist, zeigte er auf den Hof und fragte, ob da droben immer noch Leute wohnten. Ja, war die Antwort, aber sie haben es schwer, denn sie haben 6 Kinder und kein Geld, um sich ein paar Ziegen zu kaufen. Da zog der König einen 50-Kronenschein aus der Tasche des Adjutanten. Als er aber einen Weltkrieg später wieder durch den Fjord fuhr, sei der Hof noch immer bewohnt gewesen, und der Bauer habe dem König zum Dank und zur Erinnerung einen großen Ziegenkäse gesandt. Dieser aber soll den Käse probiert und gesagt haben, seiner Lebtage habe er keine 50 Kronen so wohl angelegt. Das alles ist schwer zu glauben, zu schön, um wahr zu sein. Es klingt wie eine fromme Legende, wie ein Wandermärchen. Aber dass mir die alte Anna lauter Lügen aufgetischt hätte, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das wird jeder zugeben, der sie gekannt hat. Außerdem habe ich selber die Lichter auf den Einödhöfen brennen sehen. Und einmal im Hotel bei einer Kindstaufe habe ich ein paar solcher Bergbauern leibhaftig kennengelernt. Entfernte Verwandte. Stumme Leute, die mit der ganzen Höflichkeit und dem ganzen Argwohn der Einsiedler zögernd nach dem Essen anfingen, von der neuen Kreissäge zu sprechen, von ihrem Kampf um die Stromleitung, von den Milchpreisen, von dem Motorboot, das sie sich nach langem Hin und Her anschaffen wollten. Ihr Dasein und ihre Reden muteten damals schon, am Ende der 50er Jahre, anachronistisch an. Denn mit dem kleinen Marktflecken am Storfjord, wo die Taufe gefeiert wurde, ging es unaufhaltsam aufwärts. Der Sägemüller hatte ein Möbelwerk aufgemacht und fühlte sich als Großunternehmer. Der Schreiner war auf die Idee gekommen, kleine Salontische zu bauen, je 3 Stück, die sich ineinander stapeln ließen, und er träumte vom ganz großen Exportgeschäft, denn er hatte einen Vetter in Michigan, der ein Versandhaus besaß. Auch die kleine Hemdenfabrik ging gut und der lokale Clan der Krämer war auf dem besten Wege, die bescheidene alte Kirchgemeinde mit seinen widerwillig bewunderten, abscheulichen Neubauten kaputt zu machen. Die Kaufleute bauten klotzig, ohne Gefühl für das Hergebrachte, dumm, großspurig und engstirnig und verabschiedeten sich lautlos von allen Tugenden dieses Landes. 25 Jahre später, als ich wieder nach Sönmøre kam, schien auf den ersten Blick alles beim Alten geblieben zu sein. Das Landemanöver der Fähre, der Geruch nach Dieselöl und altem Holz, die Launen des Wetters, die Regenschauer, die die Passagiere in den verräucherten Salon jagten, die trockenen Sandwiches und der abgestandene Kaffee an der Theke. Ich nahm meinen Feldstecher, ging an Deck und sah hinauf zu den unheimlich ragenden Hängen, von denen monatelang der Schatten nicht weicht. Diese Landschaft leuchtet auf den Plakaten der Reisebüros, aber wirklich ist sie nicht, sondern düster und karg. Was ist aus den Einödhöfen und ihren Bewohnern geworden? Halten sie immer noch dort oben aus? Oder sind sie heruntergekommen über die alten Leitern und Saumpfade und in den kleinen Städten an der Küste untergetaucht? Ich richtete mein Glas auf die Flanken des Fjords, aber aus dem, was ich erkennen konnte, wurde ich nicht klug. Hier eine verfallene Scheune und dort eine neue Telefonleitung. Am Strand ein frisch gemaltes Bootshaus, aber weiter oben verrostete Drahtseile. Auf der einen Seite eingestürzte Dächer, auf der anderen gemähte Wiesen. Nur der Marktflecken hatte sich nach seiner eigenen Logik verändert. An der Stelle des windschiefen Kiosks, der den Ort früher mit allen Segnungen der Zivilisation versehen hatte, mit Obst, Zeitungen, Schokolade, Eiscreme und Benzin, stand ein riesiger Supermarkt. Die Sparbank hatte neu gebaut und Datensichtgeräte für die Schalterhalle angeschafft. Das Hotel trumpfte mit einer riesigen Lobby auf. Die Krankenkasse hatte ihre Bürofläche verdreifacht. Die schönsten und ältesten Holzhäuser waren abgerissen. Das Möbelwerk war der Pleite nahe. Die Hemdenfabrik hatte aufgegeben. Und der allgemeine Wohlstand hatte sich vermehrt. Die alte Anna war längst gestorben. Ihre Enkelin, eine Studentin der Fischmedizin, lud mich zu einer Spazierfahrt in ihrem alten Mini ein. Unterwegs wurde ich in die Geheimnisse der neuesten Wachstumsindustrie des Landes eingeweiht, der Aquakultur, und ich erfuhr einiges über die bakteriologischen Probleme, die bei der Lachs- und Dorschzucht in den norwegischen Fjorden auftreten. Wir fuhren eine neue Straße, die über ein Hochmoor zu einem jener Einödhöfe führte, die früher keine Wegverbindung zur Außenwelt hatten. Sie war gesäumt von kleinen neuen Sommerhütten und von Touristenkabinen, die in Reih und Glied auf ihre Mieter warteten. Bunte Schilder wiesen auf nahe Skilifts und Parkplätze hin. Reklametafeln warben für Bergzentren, Jugendzentren und Freiluftzentren. Sonnenanbeter, weiß wie Brotteig, hatten sich in der Nähe ihrer Volvos niedergelassen. Vor einer nagelneuen Bretterbude, die die kuriose Bezeichnung Lesothek im Schilde führte, legten wir eine Pause ein. Ich hatte genug über die Stoffwechselkrankheiten und Allergien der Lachse gehört und fragte meine Gastgeberin, was aus den legendären Bergbauernhöfen geworden sei. In Orkanes haben sie schon 1958 aufgegeben. Auf Espmjelle und Shortness hielten sie bis in die 60er Jahre durch. Viehammer war, glaube ich, bis 1968 und Nösteholmen bis 1970 bewohnt. Aber der hartnäckigste von allen war der junge Bauer auf Skrenaken. Als die anderen alle ins Tal zogen, baute er sich noch einen neuen Kuhstall. Und 1973 hat er sich aus lauter Trotz einen Hubschrauber gemietet und einen Traktor auf den Hof fliegen lassen. Dann ist ihm das Geld ausgegangen. Er war der Letzte. Seinen Traktor und seine Ölfässer hat er da lassen müssen. Aber manche der alten Höfe sehen tadellos frisch gemalt aus und da und dort habe ich ein Boot am Steg liegen sehen. Ja, weißt du, die meisten von uns kommen heute noch jeden Sommer hierher. Ich auch. Wir haben einen Verein gegründet. Alle Jahre wird einer der Einödhöfe restauriert. Wir wollen nicht, dass das alles zugrunde geht. Aber was macht ihr denn mit euren Höfen? Die einen haben ein altes Fischrecht, die anderen ein paar Kartoffeln, ein paar Schafe. Oder sie pflücken Beeren und kochen sie ein. Manche, die in die Stadt gezogen sind, kommen von weit her. Und was machen Sie in der Stadt? Der eine ist Sozialarbeiter geworden, der andere Heizungsingenieur und der Sohn unseres Nachbarn hat einen Videoladen aufgemacht. Wir treffen uns jeden Sommer. Ich habe das Gefühl, als hätten wir hier oben etwas zurückgelassen. Nein, ich weiß nicht, was es ist. Schau mich nicht so blöde an. Fahren wir weiter? Wir fuhren weiter, aber von der alten Leiter fanden wir keine Spur. Zum Abschluss unseres norwegischen Hörspielabends heute las Ulrich Nütten einen Text von Hans Magnus Enzensberger aus dessen Buch »Ach Europa«.